1. Das Wort des Herrn Ergingen Jehu, den Sohn Hanani's, und in Thielt ein deutlich Botschaft gegen König Bisa. 2. Gott erklärt, dass Bisa aus unbedeutenden Verhältnissen erhoben und zum Anführer seines Volks Israel gemacht habe, diese jedoch dem schlechten Beispiel Jerobeams gefolgt sei. 3. Als Konsequenz kündigte Gotten, Bisa und sein gesamte Nachkommenschaft zu vernichten, so dass sein Haus dasselbe Schicksal erleiden wird wie das Haus Jerobeams. 4. Diegenigen aus Bisa's Family, die in der Stadt sterben werden, sollten von Hunden gefressen werden, waren die auf dem freien Feld verstorbenen den Vogeln zum Fraß dienen sollten. 5. Weitere Einzelheiten über Bisa's Herrschaft, sein Taten und sein militärischen Erfolg sind in der Chronik der Könige von Israel dokumentiert. 6. Nach seinem Tod wird Bisa in Tirzah begraben, woraufhin sein Sohn Elah die Thronfolge antrat. 7. Das Urteil Gottes gegen Bisa und sein Familie wird durch den Propheten Jehu bekräftigt, die Bisa durch sein Handeln den Zorn Gottes provoziert und zudem das Haus Jerobeams gewaltsam ausgelöscht hat. 8. Im 26. Regierungsjahr des Königs Asa von Juda Werdela, der Sohn Bisas, König von Israel und Regiert zwei Jahre lang in Tirzah. 9. Sein Untergebener Simri, der das Kommando über die Hafte der Streitwagen innehat, zettelte ein Verschworen gegen innen, warendela sich im Haus seines Palastverwalters Betrank. 10. Simri drang in das Haus einen Totitler im 27. Jahr der Herrschaft Asas, anschließend selbst den Thron zu besteigen. 11. Unmittelbar nach seinem Herrschaftsantritt ließ Simri al-Manlichen Angehorigen des Hauses Bisa soe dessen Verwandt und Freund hinrichten. 12. Auf dies Weise vernichtet Simri die gesamte Familie Bisas und erfüllt damit die Prophezeiung, die der Herr durch Jabe ausgesprochen hat. 13. Dies Gesche aufgrund der Sünden Bisas und sein Sohns Elah, die durch ihren Gottesdienst den Herrn, den Gott Israels, ersenten das Volk in die Ehre geführt hatten. 14. Die übrigen Erenis aus Elahs Regierungszeit und sein Taten sind im Buch der Chronik der Könige von Israel festgehalten. 15. Simri regiert im 27. Jahr Asas ne 7 Tage lang in Tirzah, waren das Israelitisch hier die Philisterstadt gebieten belagert. 16. Als die Soldaten im Lager von Simris Verschworing und dem Mordem König erfuhren, riefen sie noch am selben Tag ihren Feldherrn Omri zum König über Israel aus 17. Daraufhin brach Omri mit dem gesamten Heer von Gebieten auf, die Stadt Tirzah zu belagern. 18. Als Simri erkannte, dass die Stadt eingenommen worden war, begab sich in den befestigten Teil des Palasts, setzte Dyson in Brand und kam in den Flammen M. 19. Sein Tod war die Fold seiner Sünden, die den Bösen Wegen Jerobeams gefolgt war und Israels Gottesdienst verleitet hat. 20. Weitere Informationen über Simri und die von ihm angesettelte Verschworing finden sich in der Chronik der Könige von Israel. 21. Nach Simris Tod spulte sich das Volk Israel in zwei Lager, die ein Hafter unter Stutz Tibni, den Sohn Ginots, waren die ander Hafter Omri folgte. 22. Schließlich setzten sich die Anhänger Omris gegen die unter Stutzer Tibnis Dirch, nach Tibnis Tod word Omri der Alignage Herrscher. 23. Im 31. Jahr des Königs Asa von Judah begann Omri Sains Wolfjarid Regierungszeit über Israel, wovon er die ersten 6 Jahr in Tirzah verbracht. 24. Erwarb den Berg Samaria von einem Mann namen Schema für zwei Talente Silber, befestigt den Berg und nannte die dort Erbortstadt Samaria. 25. Omri handelte jedoch gegen den Willen Gottes und verhielt sich in moralischer Hinsicht schlimmer als sein Vorgänger. 26. Folgte beharrlich dem schlechten Beispiel Jerobeams und verfert Israels Sunday, wodurch den Zorn des Herrn durch wertlos Gottesbilder heraufbeschwor. 27. Die restlichen Taten Omri soe seine militärischen Leistungen sind in der Chronik der Könige von Israel. Aufgezeichnet. 28. Nach seinem Tod wird Omri in Samaria begraben, und sein Sohn Ahab wird sein Nachfolger auf dem Thron. 29. Ahab, der Sohn Omris, wird im 38. Jahr des Königs Asa von Juda König und regiert 22 Jahre lang in Samaria über Israel. 30. Auch Ahab tat, was in den Augen des Herrn Bos war, und übertraf in seiner Gottlosigkeit Elkonige, die vor ihm regiert hatten. 31. Es genügt ihm nicht, die Sunden Jerobeams fortzuführen, heretit zu dem Eisbel, die Tochter des Sidonischen Königs Ethbal, und begann dem Gott Baal zu dienen. 32. In Samaria errichtet einen Tempel für Baal und stellte darin einen Altar für diesen Gott auf. 33. Ahab ließ außerdem ein Kultbild der Askara anfertigen und provoziert den Herrn, den Gott Israels, durch sein Verhalten mehr als jeder andere israelitische König vor ihm. 34. Waren seine Regierungszeit bot Heil aus Bethel die Stadt Jericho wieder auf, was in Jedoch das Leben seiner Son kostet, wie es der Herr durch Josua prophesied hat.